Lektion 4 Im Beruf. Essen Sie gern Schweineschnitzel? Ja, Schweineschnitzel esse ich gern. Hätten Sie gern Schweineschnitzel? Nein, ich esse lieber Tofuschnitzel. Ich nehme den Gemüseeintopf. Was nehmen Sie? Den nehme ich auch. Ich nehme lieber den Milchreis. Welches Dessert nehmen Sie? Obstsalat oder Joghurt? Ich nehme den Joghurt. Ich hätte gern einen Obstsalat.